es ist ein Rot entsprungen aus einer Wurzel alt. Ward je ein Ding gefunden von so beständiger Art, viel tausendmal geschlacht und jegliches Jahrhundert ein neues Rot gebracht. Das Rot, das ich hier meine, ward nicht von Gott gesandt. Es ist das Volk alleine im Zorne auferstand, wohl zu der halben Nacht, die gottgefällgen Drohnen vom schönen Tisch verjagt. Hat starke rote Arme, viel List und große Macht. Sie mögen's mächtig lärmen, es wird nimmer mehr geschlacht. Das Feuer schmilzt den Schnee, soll Hass und Hagel regnen, das tut dem Feuer nicht